des zärtlichen, plastischen Raums mit all seinen schöpferischen, sprudelnden Geheimnissen, Pastellfarben und Träumen, ungesehenen Meeren, Ländern der schweigsamen Fische mit Algen und Lianen und Blumen im klaren, reinen Sand der Liebe. Diese Kuppe aus Licht und Glas, die sich über diese kleine Welt spannte und jenseits aller Grenzen die heimlichen Gedanken und Gefühle in immer neue Kreuzgänge verwandelte. Deine Säfte, o gereinigtes Soma, alles durchdringend, schnell wie Gedanken, bewegen sich von alleine wie die Nachkommen rasch dahin eilender Stuten. Die himmlischen, geflügelten, süßschmeckenden Säfte, Erreger großer Heiterkeit, erstrahlen im Gefäß. Euphorisierend, narkotisierend, angenehme Halluzinationen weckend. Am Schluss der Synthese kam ich in einen ganz merkwürdigen, heute würde man sagen, psychedelischen Bewusstseinszustand. Obwohl ich an peinlich sauberes Arbeiten gewohnt war, muss eine Spur der Substanz, wahrscheinlich bei der Reinigung, beim Umkristallisieren, zufällig in meinen Körper gelangt sein. Deine belebenden, alles durchdringenden Säfte werden getrennt losgelassen wie die Pferde der Streitwagen. Die süßschmeckenden Wellen des Soma gehen zu Indra, der die Blitze schwingt, wie eine Kuh mit ihrer Milch zum Kalb. Warum so düster, Marx? Der Klaps auf seine Schulter ließ Siegmund zusammenfahren und aufblicken. Henry Pepler war's, dieses Schwein. Wissen Sie, was Sie brauchen? 1 Gramm Soma. Die Substanz Lysergsäure Diethylamid, die unter der Bezeichnung LSD dann weltweit bekannt geworden ist, ist also ein Produkt rationaler Planung. 6 Jahre später wurde das ideale Rauschmittel bereits fabrikmäßig hergestellt. Urlaub von der Wirklichkeit nehmen, wann immer man will, und dann wieder in den Alltag zurückkehren, weder von Kopfschmerzen noch von Mythologie geplagt. Jedes Ding sucht seinen Dichter. LSD oder die Beschreibung des Unbeschreiblichen von Ursula Weck. Seit jeher dreht das Unbeschreibliche geduldig lächelnd Däumchen und wartet auf jene menschliche Zunge, von der es wenigstens irgendwie halbwegs in den Griff bekommen werden könnte. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Was aber hat das Unbeschreibliche davon, dass ständig alle beteuern, das Unbeschreibliche könne nun mal leider keinesfalls beschrieben werden. Ulrich Holbein, Schriftsteller. Jedes Ding sucht seinen Dichter. Und das Unbeschreibliche sucht keinen Dichter. Der Dichter wird zum Seher durch ein lang andauerndes, außerordentliches und bewusst geübtes Auseinanderfallen der Sinne. Arthur Rimbaud. Etliche Rauschfreunde haben denn auch, während sie ihre unausgeschöpften Hirnpotenziale zu aktivieren strebten, sich anschließend oder währenddessen hingesetzt, ihr seliges Lallen zu kanalisieren und das unendlich Unbeschreibliche irgendwie in abzählbare Worte, Glissandi und Strukturen zu fassen versucht. Da statistisch immer mehr Leute zu Drogen griffen und immer potentere Substanzen zum Einsatz kamen, steigerte sich wohl auch die Unbeschreiblichkeit der unausbleiblichen Rauscherfahrungen. Das Unbeschreibliche sucht seinen Dichter. Ich Der Arme fühlt sich im Soma-Rausch wie ein Reicher. Ein Schluck davon drängt den Sänger dazu, seine Stimme zu erheben und inspiriert ihn zum Lied. Er gibt dem Dichter übernatürliche Kraft, sodass er sich wie ein Unsterblicher fühlt. Seit Urzeiten werden in fast allen Regionen der Erde halluzinogene Drogen rituell eingenommen, um spirituelle Erfahrungen und ekstatisches Erleben auszulösen oder zu intensivieren. Die frühesten Zeugnisse von Rauschmitteln sind in den Texten der Indoeuropäer beschrieben, den Veden. Der Rig Veda ist der bekannteste von ihnen. In 120 Hymnen wird eine Pflanze besungen, der göttliche Eigenschaften zugesprochen werden. Wo das ewige Licht ist, in der Welt, in der die Sonne ist, in dieser unsterblichen und unvergänglichen Welt, da gib mir meinen Platz, O Soma. Wo das Leben frei ist, im dritten Himmel der Himmel, wo die Welten erstrahlen, da mach mich unsterblich. Wo Glück und Wonne herrschen, wo Freude und Vergnügen wohnen, wo die Wünsche unserer Sehnsucht wahr werden, da mach mich unsterblich. In Aldous Huxleys 1932 erschienenem Zukunftsroman »Schöne neue Welt« spielt eine psychotrope Droge eine Rolle, die die Menschen in einen euphorischen Zustand versetzt und die er Soma nennt. In der schönen neuen Welt meiner Fabel gab es keinen Whisky, keinen Tabak, kein heimlich gehandeltes Heroin, kein geschmuggeltes Kokain. Die Menschen rauchten weder, noch tranken, noch schnupften sie, noch gaben sie einander Spritzen. Wann immer sich jemand niedergeschlagen oder unter pari fühlte, schluckte er eine oder zwei Tabletten eines chemischen, Soma genannten Präparates. Das ursprüngliche Soma, von welchem ich den Namen dieses hypothetischen Rauschmittels entlehnte, war eine unbekannte Pflanze, welche von den alten arischen Eroberern Indiens bei einem ihrer feierlichsten religiösen Riten verwendet wurde. In den Hymnen der Veda wird uns gesagt, dass die Soma-Trinker auf viele Weise gesegnet waren. Ihr Körper wurde gestärkt, ihr Herz mit Mut, Freude und Begeisterung erfüllt, ihr Geist erleuchtet, und in einer unmittelbaren Erfahrung des ewigen Lebens empfanden sie die Versicherung ihrer Unsterblichkeit. Aber der geheiligte Saft hatte seine Nachteile. Soma war eine gefährliche Droge, so gefährlich, dass sogar der große Himmelsgott Indra manchmal erkrankte, wenn er sie getrunken hatte. Gewöhnliche Sterbliche konnten an einer zu großen Menge sogar sterben. Auch im antiken Europa wurde ein psychedelisches Ritual zelebriert. Die Mysterienspiele von Eleusis nahe bei Athen wurden alljährlich abgehalten, um die Göttin Demeter für ihr wertvollstes Geschenk an die Menschen, den Getreideanbau, zu ehren. Wer unter den Menschen, die auf der Erde gehen, diese Mysterien gesehen hat, ist selig. Aber wer nicht eingeweiht ist und nicht an dem Ritual Anteil hatte, dem wird nicht dasselbe Los beschieden sein wie den anderen, wenn er einmal tot ist und sich in Moder aufhält, wo die Sonne untergeht. Das Mysterium von Eleusis war eines der bestgehüteten Geheimnisse der Antike. Fast zwei Jahrtausende lang zogen Wallfahrer jedes Jahr im September von Athen nach Eleusis. Nachdem sie gefastet und getanzt hatten, verbrachten sie die Nacht in der Mysterienhalle, einem großen fensterlosen Saal. Priester bereiteten einen heiligen Trank, den die Teilnehmer gemeinsam zu sich nahmen und der sie in einen ekstatisch-visionären Zustand versetzt haben soll. Eine so unmittelbare und unaussprechliche Erfahrung, dass sie nur geschaut, aber nicht ausgesprochen werden durfte. Bei strengen Strafen war es verboten, über das Erlebte zu berichten. Über zwei Jahrtausende haben sich die in Eleusis Initiierten daran gehalten. Die Philosophen Sokrates, Platon oder Aristoteles, der Tragödienautor Sophokles. Sie waren, wie alle griechisch sprechenden Menschen ihrer Zeit, mindestens einmal im Leben nach Eleusis gepilgert. Der Rhetoriker Aristides äußert sich im 2. Jahrhundert nach Christus dazu. Eleusis ist ein der ganzen Erde gemeinsames Heiligtum. Und von allen göttlichen Dingen, die es unter den Menschen gibt, ist es das ehrfurchtgebietendste und das leuchtendste. An welchem Ort der Erde wurden wunderbarere Botschaften gesungen und wo erweckten die Dromena größere Gemütsbewegung? Wo gab es größere Rivalität zwischen Sehen und Hören? Selbst römische Kaiser wie Marc Aurel und Hadrian, die zu den Eingeweihten zählten, hielten sich an das Schweigegebot. Und von Cicero, der nach Eleusis gepilgert war, ist nur ein knappes Zeugnis überliefert. Nicht nur haben wir dort den Grund erhalten, dass wir in Freude leben, sondern auch dazu, dass wir mit besserer Hoffnung sterben. 1978 erscheint in New York das Buch The Road to Eleusis. 1990 kommt es in Deutschland heraus. Der Weg nach Eleusis, das Geheimnis der Mysterien. Der Ethnobotaniker Gordon Wasson, der Altertumsforscher Karl Ruck und der Pharmakologe und Chemiker Albert Hofmann beschreiben darin ihre Nachforschungen zu Eleusis und kommen zu dem Schluss, dass der heilige Trank eine Zubereitung eines halluzinogenen Pilzes, des Claviceps purpurea, gewesen sein muss. Dieser Pilz wird im Deutschen Mutterkorn genannt und wächst als Parasit auf der Gerste und anderen Getreidearten. Er enthält die Wirkstoffe des LSD, des stärksten bekannten Halluzinogens, das Albert Hofmann 1943 zufällig entdeckte. Ein Stäubchen Materie. Ein Stäubchen Materie verändert unser Bewusstsein. Und das ist das ganz Einzigartige. Ich habe ja das LSD nicht gesucht. Das LSD ist zu mir gekommen. Man muss immer berauscht sein. Darin liegt alles. Das ist die einzige Frage. Um nicht die fürchterliche Bürde der Zeit zu spüren, die eure Schultern zerbricht und euch zu Boden drückt, müsst ihr euch berauschen, ohne Unterlass. Diesen Schluss zieht der französische Dichter Charles Baudelaire, der von 1821 bis 1867 lebte und als Dichter der Modernität gilt. Opium und Haschisch sind Motor und Inspiration für seine Arbeit. In Europa haben Drogen zu dieser Zeit bereits eine andere Funktion und stehen nicht mehr in einem rituellen Zusammenhang. Der Rausch und das Vergessen, der Traum stehen im Vordergrund. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die Dinge der Erde nur sehr wenig Realität besitzen und dass es wahre Wirklichkeit einzig in den Träumen gibt. Wenn man zum Beispiel an Charles Baudelaire denkt, der seine künstlichen Paradiese geschrieben hat, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dann war das ein sehr wesentliches und maßgebliches Werk, was noch heute die Vorstellung von Erfahrungen mit bewusstseinsverändernden Substanzen bestimmt. Claudia Müller-Ebeling, Kunsthistorikerin, Literaturwissenschaftlerin und Ethnologin. Aus dieser Beschäftigung von Charles Baudelaire und anderen Kollegen, die sich eben ganz bewusst mit einer bestimmten Droge beschäftigt haben, ob das jetzt wie bei Baudelaire Haschisch war oder ob das dann später Peyote war oder ob das dann auch LSD war, wie bei Aldous Huxley und bei Ernst Jünger, ist überhaupt auch ein Bewusstsein entstanden, was passieren kann, wenn man Drogen nimmt. Und das ist eine sehr interessante Thematik, weil wenn man sich mit der Literatur, die aus diesen gezielten Experimenten hervorgegangen ist, beschäftigt und man kennt dann die Auswirkungen dieser entsprechenden Substanzen, dann merkt man einfach, dass die Literaten da natürlich auch ihre literarische Ader haben walten lassen. Das heißt, das ist poetischer und es ist irgendwie ausgefeilter und bilderreicher, als es sonst vielleicht so ist. Ein Zimmer, was einer Träumerei gleicht. Ein wahrhaft spirituelles Zimmer, in dessen stickiger Luft feine Töne von Rosa und Blau schweben. Die Seele nimmt darin ein Bad von Trägheit, ein Traum von Wollust zur Zeit der Sonnenverfinsterung. Die Möbel haben langgezogene, hingesunkene, erschlaffte Formen. Die Möbel sehen aus, als ob sie träumten. Man könnte meinen, sie wären mit schlafwandlerischem Leben begabt. Findet das Unbeschreibliche seinen Dichter? Charles Baudelaire war praktisch ein Pionier. Vor ihm war nur De Quincey, der übrigens von Charles Baudelaire übersetzt wurde und der seine Bekenntnisse eines englischen Opiumessers geschrieben hat. Und das ist das allererste Werk dieser Art, wo jemand seine Erfahrungen, seine massiven Erfahrungen beschreibt, und zwar sehr poetisch beschreibt. Also wenn man diese Texte von De Quincey liest, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist in einem orientalischen Zaubergarten. Von einem Gefühl tropischer Hitze und vertikaler Sonnenstrahlen gepeinigt, erschuf sich mein Geist alle Kreaturen. Affen, Papageien, Kakadus starrten mich an. Ich stürzte in eine Pagode und wurde jahrhundertelang in Geheimräumen gefangen gehalten oder hing auf Turmspitzen aufgespießt. Ich war Götze und Priester zugleich. Ich wurde für Jahrtausende mit Mumien und Sphinxen in Steinsärgen, in engen Kammern, in den Eingeweiden ewiger Pyramiden bestattet. Krokodile küssten mich. Interessant in diesem ersten Fall ist eben auch, dass es sofort gekoppelt wird mit einer schwierigen Thematik, nämlich mit dem Thema Sucht. Das heißt, dieser Autor hat nicht nur die Freuden und die wunderbaren Welten des Opiums beschrieben, sondern er hat eben auch beschrieben, wie fatal das sein kann, wenn man davon abhängig wird. Und eigentlich ist seit dieser Zeit, also das ist alles Mitte des 19. Jahrhunderts etwa sich vorzustellen, seit dieser Zeit hat man überhaupt erst über das Thema Abhängigkeit und Sucht diskutiert. Vorher gab es diese Vorstellung überhaupt gar nicht. Ob Rhythmus, ob Droge, ob das moderne autogene Training, es ist das uralte Menschheitsverlangen nach Überwindung unerträglich gewordener Spannungen. Solcher zwischen Außen und Innen, zwischen Gott und Nicht-Gott, zwischen Ich und Wirklichkeit. Und die alte und die neue Menschheitserfahrung, über diese Überwindung zu verfügen. Schreibt im Frühjahr 1943 der Dichter und Arzt Gottfried Benn in seinem Buch Provoziertes Leben. Seltsame Grunddurchdringung, Magmaosmose. Ich brauche Zeit, um mit meiner Weltanschauung fertig zu werden, die sich bereits im Rohbau auf dem einzigen Satz erhebt: Gott ist eine Substanz. Gott ist eine Substanz, eine Droge. Eine Rauschsubstanz mit verwandtschaftlicher Relation zu den menschlichen Gehirnen. Das systematische Atembeten Buddhas, die rituellen Gebetshandlungen, die Derwische, die Yogas, die Dionysien, die Mysterien, es ist alles aus einer Familie. Und die Verwandtschaft heißt Religionsphysiologie. Die deutsche Mystik, nach Jakob Böhme, das Anheimfallen der natürlichen Ichheit an das Nichts, bemerkenswerterweise an das Nichts, nicht an Gott. Diese Mystik, die ein moderner Forscher eine fast experimentelle Religionspsychologie rücksichtslosester Art nannte, war nichts anderes. Hier läge also vor, provozierte Religion. Am 13. Januar 2006 wird in Basel in der Schweiz ein internationales Symposium eröffnet. Zwei Tage, nachdem Albert Hofmann, der Entdecker des LSD, 100 Jahre alt geworden ist. Als Ehrengast sitzt er auf der Bühne, munter und fit, in einer Hand einen Stock, in der anderen das Mikrofon. Du hattest ja die Substanz im Jahre 1938 schon einmal getestet, ohne Ergebnis. Was geschah im Frühjahr 1943? Ich wollte diese Substanz noch einmal in die Pharmakologie geben, weil inzwischen neue Methoden entwickelt worden waren. So stellte ich die Substanz noch einmal her. Ich habe eine Substanz gesucht, die auf den Kreislauf wirkt. Und während dem, es war an einem Freitagnachmittag, musste ich einfach das Labor verlassen. Ich hatte das Gefühl, es passiert etwas mit dir. Ich fuhr mit dem Velo nach Hause, legte mich hin und hatte ein wunderbares Erlebnis. Ein wunderbares Gefühl, das dauerte vielleicht etwa 3-4 Stunden und dann verschwand das. Albert Hofmann wird von einer merkwürdigen Unruhe und von Schwindel überfallen und fährt mit seinem Fahrrad nach Hause. Als er sich dorthin legt, versinkt er in einen nicht unangenehmen Rauschzustand. Er ahnt, dass es mit der Substanz zu tun haben muss, mit der er gearbeitet hat. Um der Sache auf den Grund zu gehen, entschließt er sich eine Woche später zu einem Selbstversuch. Am 19. April 1943 nimmt er 0,25 Milligramm Lysergsäure-Diethylamid zu sich und schreibt ins Laborjournal: 0,5 Kubikzentimeter von 1,5-promoliger wässriger Tartratlösung von Diethylamid per Oral gleich 0,25 Milligramm Tartrat. Mit ca. 10 Kubikzentimeter Wasser verdünnt, geschmacklos einzunehmen. 17 Uhr. Beginnender Schwindel, Angstgefühl, Sehstörungen, Lähmungen, Lachreiz. Ergänzung: mit Velo nach Hause. Von 18 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise. Im Mai 1993, 50 Jahre nach der Entdeckung von LSD, erscheint ein Buch von Albert Hofmann. LSD, mein Sorgenkind, die Entdeckung einer Wunderdroge. Hier zeichnet er ein umfassendes Bild seiner Geschichte mit LSD. Seine persönlichen Erfahrungen, Begegnungen mit Menschen, Texte und Reflexionen. Es war das kindliche Staunen, das meinen Weg bestimmt hat. Ich hatte in meinem LSD-Buch, das fängt ja nicht an mit einem LSD-Erlebnis, sondern es fängt an, wie ich als Knabe durch den Wald ging an einem Maimorgen und plötzlich einmal stillstand und tief betroffen war. Ich gehörte zum Wald, ich war ein unerhörtes Glücksgefühl. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, und dann ging es weg. Das Buch ist ein Rückblick auf Stationen seines Lebens, das sich mit der schicksalhaften Entdeckung von LSD einschneidend veränderte. Zu seinem Selbstversuch, der zum ersten psychedelischen Trip wurde, schreibt er: Alle Anstrengungen meines Willens, den Zerfall der äußeren Welt und die Auflösung meines Ich aufzuhalten, schienen vergeblich. Ein Dämon war in mich eingedrungen und hatte von meinem Körper, von meinen Sinnen und von meiner Seele Besitz ergriffen. Ich sprang auf und schrie, um mich von ihm zu befreien, sank aber wieder machtlos auf das Sofa. Die Substanz, mit der ich hatte experimentieren wollen, hatte mich besiegt. Nach Stunden qualvoller Pein und Todesangst taucht er in Welten von strahlenden Farben, von Glücksgefühlen und Dankbarkeit ein, bis er schließlich wieder in die gewohnte Alltagswirklichkeit zurückkommt. Dieser Selbstversuch zeigte, dass es sich bei LSD-25 um einen psychoaktiven Stoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften handelte. Es war meines Wissens noch keine Substanz bekannt, die in so extrem niedriger Dosierung so tiefgreifende psychische Wirkungen hervorrief und derartig dramatische Veränderungen im Erleben der äußeren und der inneren Welt und im Bewusstsein des Menschen erzeugte. Zuerstens ist da der hochbedeutsame Zeitpunkt auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges. Ralf Metzner, Bewusstseinsforscher, Psychotherapeut und Autor, hat in den 60er Jahren mit Timothy Leary und Richard Alpert über Psilocybin geforscht, enger Freund von Albert Hofmann. Wenige Monate nachdem Enrico Fermis erster kontrollierter nuklearer Kettenreaktion, die unmittelbar zum Bau der Atombombe führte, als sollte es eine Art psychospirituelles Gegenmittel zu dieser Todeswaffen sein. Und dann die extreme Unwahrscheinlichkeit, dass ein Chemiker in einem Schweizer pharmazeutischen Labor so ungenügende technische Ausstattung hat, dass er zufällig eine Chemikalie über die Haut absorbiert. Aber was mich am meisten faszinierte an dieser Geschichte ist, wie Albert erkannte, dass die Erfahrung, die er hatte, von einer physikalischen Substanz ausgelöst war, was ihn zurück ins Labor führte, um es auszutesten. Obwohl die tiefgehenden, bewusstseinsverändernden Effekte des Mescalins, das aus dem Peyote-Kaktus gewonnen wird, bekannt waren und Kurt Behringer an der Universität Heidelberg in den 20er Jahren Studien über Mescalin publiziert hatte, kannte Hoffmann diese Arbeiten damals noch nicht. Sein Fachgebiet war die pharmazeutische Chemie der Mutterkornalkaloiden. In seiner Antwort auf meine Frage, woher er wusste, dass er eine Substanz eingenommen haben musste, die sein Bewusstsein veränderte, bezog er sich auf die Geschichte seiner Kindheitserfahrung des Einseins und Allumfassenden der natürlichen Welt. Als Kind dachte er, Albert, dass er niemals fähig sein würde, diese Erfahrung durch Wort oder Bilder oder Musik auszudrücken oder erzählen zu können. Er widmete sein Leben stattdessen der Erforschung der materialen Welt und wurde Chemiker. An diesem Tag, im April 1943, erkannte er, dass die Wahrnehmung einer allumfassenden Ganzheit und Zugehörigkeit zur Natur in ihm durch eine materielle, natürliche Substanz ausgelöst worden sein musste. Und dann haben wir in der Firma, im Laboratorium, haben wir an Freiwilligen die sogenannte klinische Voruntersuchung gemacht. Und da habe ich auch mitgemacht. Es war sehr unangenehm, diese Testerei. Und dann habe ich mir gesagt, also das LSD, das muss ich einmal in einer anderen Umgebung erleben. Das, was später von Timothy Leary als Set und Setting als ganz wesentlich bestimmender Faktor herausgefunden wurde, dass eben nicht nur die eigene Psyche, die eigene Erwartungshaltung, die eigene Persönlichkeit, das ist dann das Set, eine ganz wesentliche Rolle spielt, ob man eine gute oder eine schlechte Erfahrung macht, ob man diese Erfahrung überhaupt verarbeiten und verdauen kann, sondern es kommt eben auch auf das Umfeld an, also auf das Setting, mit wem bin ich wo und wie ist die Situation, in der ich mich befinde, ist das ein schöner Ort oder ist das ein Ort, in dem ich mich unwohl fühle, das spielt alles eine ganz wesentliche Rolle. Und dann habe ich entschlossen, den Ernst Jünger, den bekannten Schriftsteller, mit dem ich leicht befreundet war, ihm geschrieben, ob er kommen würde, ich möchte einen Versuch machen mit LSD. Albert Hofmann und Ernst Jünger hatten lange, bevor sie sich persönlich kennenlernten, regen Briefkontakt. Hofmann kannte bereits Auszüge aus dem Buch Heliopolis, in dem Jünger die Welt eines Drogenforschers beschreibt. Er fing Träume ein, so wie man andere mit Netzen nach Schmetterlingen jagen sieht. Die Drogen dienten ihm als Schlüssel zum Eintritt in die Kammern und Höhlen dieser Welt. Im Laufe der Jahre hatte er große Kenntnisse gewonnen, auch führte er ein Logbuch über seine Ausfahrten. Zu diesem Kabinett gehörte auch eine kleine Bibliothek. Die großen Anreger des 19. Jahrhunderts, De Quincey, E.T.A. Hoffmann, Poe und Baudelaire. Es fanden sich unter anderem noch ein alter Wälzer von Heidelberger Psychologen über das Extrakt der Mescal-Buttons und eine Arbeit von Hofmann-Bottmingen über die Fantastika des Mutterkorns. Im gleichen Jahr, als das Buch Heliopolis erscheint, lernen sich die beiden kennen. Zwei Jahre später, 1951, entscheiden sie sich, gemeinsam den ersten LSD-Trip zu nehmen. Dazu laden sie einen Pharmakologen ein. Dann haben wir in unserem Haus in Bodmingen, im privaten Kreis, haben wir dann für mich den ersten psychedelischen, geplanten Versuch gemacht. Ich wusste genau, wie viel man nehmen muss. Die Familie war außer dem Haus, aber meine Frau hat vorbereitet, schönen Blumenstrauß und wirklich eine schöne Umgebung. Und wir drei waren da, wir drei Genossen, haben dann diesen Versuch gemacht. Das war der erste psychedelische Versuch. Und das war dann wunderschön. Das LSD gehört nicht in die Fabrik, gehört nicht in die Technik. Das LSD gehört in die Natur. Ich habe das in meinem Buch LSD, mein Sorgenkind, beschrieben. Und Ernst Jünger hat auch in seinem Buch diesen Versuch beschrieben. Es muss Frühling gewesen sein, denn auf den Wiesen von Bodmingen blühten schon die Anemonen. Doch der Winter war noch nicht fern, denn Frau Anita war mit den Kindern in die Berge zum Skilauf gefahren. Wir hatten also das Reich für uns. Albert Hofmann, der Hausherr, Heribert Konzett, der Pharmakologe und ich, der in chemischen Finessen unbewandert vom nahen Binningen herübergekommen war. Dass exakte Wissenschaft am Platz war, ließ schon die Vorbereitung ahnen. Ein hohes, mit destilliertem Wasser gefülltes Messglas stand auf dem Tisch. Der Hausherr als Symposiarch ließ Spuren einer farblosen Flüssigkeit hineintropfen, die sich sofort auflöste. Der Dichter sucht das Unbeschreibliche. Jeder bekam nun aus dem Standglas ein Becherchen, kaum größer als ein Likörglas, eingefüllt. Wir stießen an und wünschten einander gute Fahrt. Der Raum war stark geheizt. Wir machten es uns in den Sesseln bequem. Auf der Straße, dicht vor den Fenstern, fuhren Personen und Lastwagen vorbei. Der Lärm war zunächst störend, doch dann verebbte er. Die Farben wurden lebhafter, als ob nubische Sonne zu scheinen begänne oder als ob die Materie stärker abstrahlte. Mir war, als ob ich bisher nur Schatten des Lichtes wahrgenommen hätte. Nun wurde es wesentlich. Es leuchtete, auch wenn ich die Augen schloss. Es war nun warm und friedlich, auch still geworden, bis auf das starke, lustvolle Ausatmen. Der Hausherr brannte ein Räucherstäbchen an. Der Rauch stieg auf. Albert Hofmann schreibt in seinem Buch LSD, mein Sorgenkind, über diesen Versuch. Da zu jenem Zeitpunkt nur Berichte von LSD-Experimenten in Zusammenhang mit psychiatrischen Fragestellungen vorlagen, interessierte mich dieser Versuch besonders, weil sich hier die Gelegenheit bot, die Wirkungen von LSD in einem nicht-medizinischen Rahmen auf den musischen Menschen zu beobachten. Das war zeitlich noch bevor Aldous Huxley unter derselben Fragestellung mit Mescalin zu experimentieren begann. Da die Reaktion eines so hochsensiblen Menschen wie Ernst Jünger nicht vorauszusehen war, wurde für diesen ersten Versuch vorsichtshalber eine niedrige Dosis gewählt, nur 0,05 Milligramm. Das Wichtige ist für mich eigentlich, mit einem Freunde oder einer Freundin zusammen, dass das psychische Erlebnis den Vorrang hat. Wenn ein Pharmakologe dabei ist, das kann ja nicht schaden, aber wie gesagt, sekundär. Ich sagte zu Albert Hofmann, es ist doch nur eine Hauskatze verglichen mit dem Königstiger Mescalin, im besten Fall ein Leopard. Das war nach unserem Einstieg, den wir unternommen hatten, lange bevor die Droge in Ruf und Verruf gekommen war. Offenbar hatte sie mehr die Sammetpfötchen als die Krallen gezeigt und eher geschnurrt als gebrüllt. Die Dosis war zu schwach gewesen. Wir wollten daher die Befahrung mit hinreichender Ladung wiederholen. Wenn man bedenkt, dass man mit einem Gramm 20.000 Personen bedienen kann. Du hast mir dann später gesagt, du hast vorher schon Erfahrungen gehabt mit Mescalin. Hm. Hast du mir gesagt, dein LSD ist ja wunderbar, aber verglichen mit dem Tiger Mescalin ist dein LSD nur eine Hauskatze. Oh. Das hast du gesagt, aber das war eben die tiefe Dosierung. Die Dosierung spielt eine große Rolle. Du hast es widerrufen, als wir dann die normale Dosierung genommen haben, etwa 100 oder 120 Gamma. Ach so, ja. Kannst du mir noch beschreiben, wie du eigentlich das erste Mal 1951 bei diesem LSD-Versuch... Es handelt sich eigentlich nicht nur um das Visuelle, sondern um die Schärfung der Sinnesorgane überhaupt. Ja, ich möchte sagen, die Bandbreite wird nach beiden Seiten verlängert und überschritten. So machte einer eine Zigarettendose auf und das war wie ein Knall für mich. Lucy in the sky. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and wild lake skies. Somebody calls you. You answer. Quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Erstens einmal sind die Sinne enorm stimuliert. Das ist ein Psychostimulans, LSD. Das Sehen ist stimuliert, man sieht intensiver, die Farben werden leuchtender. Auch die Musik wird intensiver erlebt, es geht durch Mark und Bein. Alle Sinne sind stimuliert, das ist das eine. Das andere, und das ist wohl das Merkwürdige, Spezifische und wahrscheinlich auch das Unheimliche, auch Bedeutende, ist, dass die Grenzen zwischen Ich und Außenwelt, diese Grenzen irgendwie verschwinden. Man fühlt sich plötzlich als Teil der Welt, als Teil des Seins, das Ich verschwindet. Und das kann sehr unheimlich sein, wenn man das Gefühl hat, ich verliere mich. Aber es kann auch beglückend sein, dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Ich bin ein Teil vom Ganzen. Wichtig ist, dass LSD offensichtlich auf die neuronalen Korrelate des Bewusstseins wirkt. Denn nur so ist es zu erklären, dass es zu diesen fantastischen und vollständig veränderten Bewusstseinszuständen kommt. Felix Hassler, Neuropharmakologe. LSD ist nicht nur ein hochpotentes Pharmakon, LSD ist gleichzeitig Himmel, Hölle und Vision. Die Entdeckung der halluzinogenen Wirkung von LSD löst eine Lawine der Erschütterung aus. Eine vollkommen unvorbereitete Generation erlebt zugleich Ekstase und Entsetzen, Himmel und Hölle. Das Ich erzählt. Die Zerfallsstellen sind die frühen Anlagerungsflächen. Weltallhafte Kälte, erhaben und eisig, entsteht in Gefüge, bei Glut in der Mittelachse. Empfinden von Gliederverlängerung und Verkürzung. Schwellungs- und Keulengefühle. Gleichzeitig Schwellenverfeinerung. Eindrucksansturm, Fremdanregbarkeit, gerichtet auf etwas Universales, ein Allgefühl, Gefühl des Mittags. Die Sinne verwechseln ihre Kompetenzen. Mit dem Schlag der Uhr taucht purpurne Farbe auf, abwechselnd Verschmelzungs- und Abstandserleben. Auf dem Fensterbrett im Bad ein riesiger Käfer, wie ein Maikäfer, aber groß wie ein Schuhkarton. Ich bin eine Kommode. Hörst du nicht die Fliegen hier im Zimmer? Siehst du nicht die Fliegen hier herumschwirren? You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Man hat mich zwar gewarnt, es werde fürchterlich sein, aber auf das, was kam, war ich nicht vorbereitet. Jeder Gegenstand im Zimmer nahm eine kreidige, krankhafte grüne Farbe an und schien aus Quark gemacht. Ich sank in die Couch ein, sie war weich, glitschig und gab unter mir nach. Ich wurde von ihr geschluckt. Mein Mund war voll. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich glaube, ich schrie. You know, the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Dann erschien das Auge. Ein großes, glänzendes Auge, das im All hing. Dieser Augapfel pulsierte und schoss flammende, süß tönende Lichtstrahlen in meinen Körper. Aber es war gar nicht mein Körper. Ich selbst war plötzlich das große Auge und ich sah alles, was es zu sehen gibt. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Everybody loves my baby. Everybody loves my baby. She gets high. She gets high. Ich höre auf zu atmen. Die Muster der Tapete bewegen sich. Sie verwandeln sich in einen stummen, eindringlichen, sanft dahingleitenden Schwarm von wundersamen Fischen. Die Decke vibrierend, seufzend vor dem Glück zu sein. Algengewächse. Ich schwebe. Die Decke senkt ihre Fittiche traumhafter Mandalas auf meine gezähmten, ersten, neugierigen, babybewussten Blicke meines neugeborenen Daseins. Da, wo die Ewigkeit ist, da, wo die Unermesslichkeit ist und wo die Nacht anfängt, da breitet ein unendlicher Geist seine Arme aus und legt sie um das fallende Weltenall und trägt es und wärmt es. Der Dichter Jean Paul in seinem Jugendwerk Hesperus. Ich und du und alle Menschen und alle Engel und alle Würmchen ruhen an seiner Brust. Und das brausende und schlagende Welten- und Sonnenmeer ist ein einziges Kind in seinem Arm. Er sieht durch das Meer hindurch, worin Korallenbäume voll Erden schwanken, und sieht an der kleinsten Koralle das Würmchen kleben, das ich bin. Und es gibt dem Würmchen den nächsten Tropfen und ein seliges Herz und eine Zukunft und ein Auge bis zu ihm hinauf. Ja, o Gott, bis zu dir hinauf. Bis an dein Herz. Nicht nur der auf diesem Kongress, sondern sogar in diesem Raum anwesende Teilzeitliterat, so steht es hier, Miki Rehmann umschrieb das Verbalisierungsdilemma nicht nur ungefähr, sondern sogar wörtlich folgendermaßen, Zitat, die psychedelische Erfahrung fließt immer über den Rand der Tasse, die irgendjemand zu ihrer Beschreibung hinhält. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Feld des Lebens im 20. und 21. Jahrhundert gibt, das nicht auf mittelbare oder unmittelbare Weise vom LSD beeinflusst worden ist. Und da gehört die Literatur sicher auch dazu. Miki Rehmann, Medienkünstler, Liquid-Sound-Erfinder und Schriftsteller. Mich interessiert aber am wenigsten die, Anführungszeichen oben, LSD-Literatur, Anführungszeichen unten, weil das im Grunde zu fachspezifisch ist und auch zu offensichtlich Verbindungen herstellt, die man im besten Sinne nachlesen kann. Ich glaube aber, dass die Offenheit des sprachlichen Ausdrucks für ungewöhnliche, nicht alltägliche Erlebnisse in enger Korrespondenz sich entwickelt hat mit dem, was unter LSD-Einfluss auch geschrieben wird. Was mich aber interessiert ist, wie verwandelt sich Sprache, wie verwandeln Spracharbeiter den sprachlichen Ausdruck, um nicht alltägliche, bewusstseinserheiternde, sensibilitätsvergrößernde Zustände und Erlebnisse sprachlich auszudrücken. Und unter dieser Frage kann man sowohl die drogeninduzierte oder mit Drogen inspirierte Literatur sehen, man kann aber auch das weite Feld der visionären, der spekulativen, der mystischen Literatur drunter verstehen, die ja auch enorm viel hervorgebracht hat. Sobald ich in den Vorhöfen der Vereinigung ankam, rannte ich jahrelang vorwärts, auf den Füßen des Verstehens, und wurde dann ein Vogel, dessen Körper aus Einheit besteht und dessen Fittiche aus Ewigkeit gemacht sind. Der arabische Mystiker Abu Yazid, 794 bis 877 nach Christus. Ich flog 10 Jahre lang quer durchs Firmament des So-Seins. So lange, bis ich mich 100 Millionen Mal in der Luft sich auflösender Prägungen befand und an den Platz der Vorewigkeit gelangte, den Baum der Einheit erblickte, alle geschaffenen Dinge hinter mir ließ und den freien Platz des Nichtsseins überflog. Und ich hörte nicht auf, dort 10 Jahre zu fliegen, bis ich vom Nichts durch das Nichts in das Nichts kam. Der Gebrauch von LSD und seine magischen Moleküle lösen eine Art Kulturrevolution aus. Die westliche Zivilisation ist bereit und gierig auf neue Einflüsse. Fernöstliche Klänge und Texte schwappen in den Westen. Klangwelten aus Indien, Tibet, Afrika, China. Philosophische Texte alter Kulturen. Das tibetanische Totenbuch, die Bhagavad Gita, das I Ching, Sufi-Texte, Zen-Literatur beeinflussen das Denken. Texte aus dem tibetanischen Totenbuch, die sich mit der Reise nach dem Tod in das Reich des Bardo beschäftigen und Anweisungen geben, wie die Seele dem Kreislauf von Leben und Tod entkommen kann, werden verbreitet. Viele Menschen sehen darin Parallelen zu ihren LSD-Erfahrungen, besonders wenn vom reinen oder klaren Licht die Rede ist. Angeregt durch Aldous Huxley verarbeiten Timothy Leary, Richard Alpert und Ralf Metzner diese heiligen Texte zu einem Handbuch für psychedelische Sitzungen. The Psychedelic Experience from the Tibetan Book of the Dead. Dieses Lied beruht auf einer Vision, die ich mit euch teilen möchte, wie Sie wissen, as you know, I'll speak it in English. Ralf Metzner ist einer der Referenten auf dem Kongress in Basel. My colleagues and friend Tim Leary and Richard Alpert published a book called The Psychedelic Experience. The Bardo term means what we would call a state of consciousness. Er erklärt dem Publikum seine Theorie vom Bardo. And the way that Tibetan Buddhists teach it is that they say that when you die, you have the possibility of, if you can concentrate and meditate, of going to the highest point of liberation and enlightenment. So this is a song, it tells the story of the journey through these 3 phases. I call it the Bardo Blues. It goes like 2 steps to the left and 2 steps to the right. Like left. Er fordert zum Tanzen und zum Mitsingen auf. Like that. To the left. To the right. When I woke up this morning, coming out of a dream, I looked down at the body lying on my bed. That's when it hit me, I was actually dead. I'm coming through the Bardo. I'm coming through the Bardo. I don't know if I'll make it. I don't know if I'll make it. Or make it through alive. Or make it through alive. O Edelgeborener, höre zu. Jetzt erfährst du die Strahlung des klaren Lichts reiner Wirklichkeit. Erkenne sie. Dein jetziger Geist, seiner wirklichen Natur nach leer, ist die wahre Wirklichkeit. Dein eigener Geist, der jetzt Leere ist, jedoch nicht als die Leere des Nichts zu betrachten, sondern als reiner Geist, unbehindert, leuchtend, erregend und glückselig, ist das wahre Bewusstsein. Dein eigenes Bewusstsein, das zu nichts geformt und in Wirklichkeit leer ist, und der erkennende Geist, leuchtend und glückselig, diese beiden sind unzertrennlich. Die Vereinigung von beiden ist der Zustand vollkommener Erleuchtung. Dein eigenes Bewusstsein, leuchtend, leer und untrennbar von dem großen Strahlungskörper, hat weder Geburt noch Tod und ist das unveränderliche Licht, Buddha Amitabha. Auch John Lennon lässt sich von den Texten aus dem tibetanischen Totenbuch inspirieren und schreibt das Stück Tomorrow Never Knows. Your mind, relax and flow downstream. It is not dying. It is not dying. That love is all, and love is everyone. It is knowing. It is knowing. But listen to the color of your dream. I'll play it again. Existence to the end of the beginning. I see a bad moon arising. I see. Wie die gesamte psychedelische Bewegung hat auch die psychedelisch orientierte Literatur in Amerika ihren Ursprung in der frühen Beat- oder Beatnik-Bewegung, die aus der intellektuellen Jazz- und Drogenavantgarde der 60er Jahre hervorgegangen ist. Die Hauptvertreter dieser Zeit, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Alan Watts, Neil Cassidy und andere, versuchen, angetörnt durch Marihuana, Mescalin und LSD, eine Befreiung von den gesellschaftlichen Zwängen und alteingefahrenen Weltbildern zu erreichen. Der domestizierte Mensch, alternativlos, glaubenslos, vernutzt, verflacht, Antimetaphysiker par excellence, hat in der Tat die psychedelischen Notsakramente zu scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Unser Realitätsverständnis ist so verarmt, dass es bedenklicher chemischer Sprengmittel bedurfte, um das Pulsieren des kosmischen Lebens überhaupt wieder einmal wahrzunehmen. As turn eyes, turn on, tune in, and drop out. Tune in, turn on, drop out. I was a psychologist. I was running a big project at prison. So naturally, I used this new chemical. Hast du Acid in der Blutbahn, fliegst du schöner als ein Totan. We are now in the psychochemical age. In den USA wird Timothy Leary, Psychologiedozent an der Harvard-Universität, zum Missionar des LSD geboren. You know, LSD would make you jump out of windows. Als Mitte der 60er Jahre Leary propagiert, dass selbst Jugendliche LSD nehmen sollen und aus Testserien LSD-Partys werden, wird der Gebrauch von LSD verboten. Seitdem zählt es weltweit zu den illegalen Betäubungsmitteln. Allgemein wird angenommen, dass zwischen Intuition und Intellekt, zwischen Dichtung und Logik, zwischen Geist und Vernunft eine tiefgehende Unvereinbarkeit besteht. Der amerikanische Religionsphilosoph Alan W. Watts, einer der geistigen Führer der psychedelischen Bewegung in Amerika. Das Aufregendste bei meinen Experimenten mit LSD war, dass diese vorher im Gegensatz zueinander stehenden Bereiche sich jetzt ergänzten und sich gegenseitig befruchteten. Und damit eine Lebensweise suggerierten, in der der Mensch nicht länger ein verkörpertes Paradox aus Engel und Tier, aus der Vernunft, die den Instinkt bekämpft, sondern ein wunderbares Zusammentreffen ist, in dem Eros und Logos eins sind. Nur sehr wenige Frauen haben sich literarisch zum Thema LSD geäußert. 1955 schreibt die französische Schriftstellerin Anaïs Nin während eines LSD-Versuchs in ihr Tagebuch: Ich schaute auf die Vorhänge des Zimmers und sie verwandelten sich in hauchdünnes Gold. Das ganze Zimmer füllte sich mit Gold, als hätte es die Sonne angezündet. Die Wände wurden golden, der Bettüberzug. Mein ganzer Körper wurde Gold, flüssiges, schimmerndes, warmes Gold. Es war für mich das schönste Gefühl, das ich je erlebt habe. Ein ungeheurer Orgasmus. Es war das alchemistische Geheimnis des Lebens. Plötzlich weinte ich und weinte. Ich fühlte die Tränen. Ich sah das Taschentuch in meiner Hand und weinte bis zu meiner Auflösung. Warum weinen Frauen? Es ist der schnellste Weg, um zum Ozean zurückzukehren. Ich fühlte, dass ich das Geheimnis des Lebens entdeckte. Es war Metamorphose, Transmutation. Das Geheimnis des Lebens war der Atem. Das, was ich immer wollte, das Worte atmen. Aber alles geschah zu schnell und jenseits von Worten. Mitte der 50er Jahre erscheinen zwei Bücher von Aldous Huxley: The Doors of Perception, die Pforten der Wahrnehmung, und Heaven and Hell, Himmel und Hölle. Sie gelten als Schlüsselwerk der psychedelischen Literatur. Kaum, dass LSD aus dem Labor kam und zuerst mal ja nur in sehr handverlesenen Kreisen überhaupt bekannt wurde, war zum Beispiel Aldous Huxley einer derjenigen, der sich vorstellen konnte, dass seine Kreativität auch davon profitieren könnte, wenn er LSD nehmen würde. Und deswegen hat er sich auch ganz explizit an Albert Hoffmann gewandt und hat ihn gebeten, ihm LSD zu geben. Und in seinem Falle merkt man sehr deutlich, dass er doch sehr davon profitieren konnte. Also er hat dieses Buch Island, eines seiner spätesten Bücher, sehr stark der LSD-Erfahrung gewidmet, und das, was darin als Moksha erwähnt wird, also als Trank der Seligen oder als Wonnetrank, das ist eben das LSD. Dieser LSD-Trip war voller ästhetischer Offenbarungen. Wir lauschten Bachs viertem brandenburgischen Konzert. Es war natürlich dasselbe vierte brandenburgische Konzert, das er schon so viele Male gehört hatte. Dasselbe und doch ein völlig anderes. Es war auch, auf eine unmögliche Weise, ein gegenwärtiges Ereignis von unbegrenzter Dauer. Oder war vielmehr überhaupt ohne Dauer. Das Metronom hatte zwar bei allen Sätzen das Kommando, doch die Summe dieser Sätze ließ sich nicht in Zeitspanne von Sekunden und Minuten ausdrücken. Ein Tempo war wohl vorhanden, aber Zeit nicht. Was also war vorhanden? Die Ewigkeit. Er musste lachen. Was ist so komisch? Fragte sie. Ewigkeit, antwortete er. Ob sie es glauben oder nicht, sie ist so wirklich wie Scheiße. »1961 treffen sich Albert Hofmann und Aldous Huxley in Zürich, um sich über ihre LSD-Erfahrungen auszutauschen. Hofmann schreibt in seinem Buch »LSD, mein Sorgenkind«: Das Tischgespräch drehte sich zur Hauptsache um das Problem der magischen Drogen. Er glaubte, dass den visionäres Erleben erzeugenden Agentien in der heutigen Phase der Menschheitsentwicklung große Bedeutung zukomme. Er empfahl meiner Frau, als gerade von ihrer bündnerischen Bergheimat die Rede war, auf einer Alpwiese LSD zu nehmen und dann in den blauen Kelch einer Enzianblüte zu schauen, um darin das Wunder der Schöpfung zu erblicken. Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen. Die Kunst, mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Vision und in der Erfahrung der Selbsttranszendierung und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. 1968 schreibt Laura Huxley, die Ehefrau von Aldous, nach ihrem ersten LSD-Versuch: Aldous hatte mir eine Schüssel Gemüsesuppe gegeben. Als ich die Suppe gegessen hatte, wollte er die Schüssel wegnehmen, um sie zu waschen. Ich hielt sie aber fest, wie einen sehr wertvollen Besitz. Die runde weiße Schüssel mit kleinen Gemüsestückchen war für mich der Kosmos. Rund und unendlich. Unterbrochen von Lichtern, die von Planeten und Sternen ausströmten in feurigem Orange und durchscheinendem Grün. Aldous lächelte. Er wusste, was jemand in einer schmutzigen Schüssel sehen konnte, wenn die Pforten der Wahrnehmung gereinigt waren. My name is Charles Hirschberg. I have written pop songs. I have been a television producer. In addition, I have murdered 33 human beings. Die Welt, Freund Govinda, ist nicht vollkommen oder auf einem langsamen Wege zur Vollkommenheit begriffen. Nein, sie ist in jedem Augenblick vollkommen. Alle Sünde trägt schon die Gnade in sich. Alle kleinen Kinder haben schon den Greis in sich. Alle Säuglinge den Tod. Alle Sterbenden das ewige Leben. Es ist keinem Menschen möglich, vom anderen zu sehen, wie weit er auf seinem Wege sei. Im Räuber und Würfelspieler wartet Buddha. Im Brahmanen wartet der Räuber. Es gibt in der tiefen Meditation die Möglichkeit, die Zeit aufzuheben. Alles Gewesene, Seiende und sein werdende Leben als gleichzeitig zu sehen. Und da ist alles gut, alles vollkommen. Alles ist Brahman. Es ist ja auch so, dass gerade in den berühmten 60er und 70er Jahren Literatur für viele eine ganz intensive Bedeutung bekam dadurch, dass sie Worte mit einer intensiven Aufmerksamkeit gelesen haben. Ich weiß nicht, ob Hermann Hesse, als er Siddhartha schrieb, unter irgendwelchen nicht alltäglichen Einflüssen war. Ist auch völlig nebensächlich. Was wir aber wissen, ist, dass Siddhartha bei vielen amerikanischen und europäischen Hippies unter LSD-Einfluss gelesen eine tiefere Wirkung entfaltete, als diese Literatur sonst im literarischen und germanistischen Normallauf entfaltet hätte. Also von daher sind die Einflüsse wechselseitig. Letztendlich ist der wesentlichste Aspekt der heutigen Bedeutung von LSD der, dass eine chemische Technologie Millionen von Menschen ermöglichte, Erfahrungen der Transzendenz des persönlichen Ego zu machen, was vor nur einem Jahrhundert lediglich den diszipliniertesten Mystikern vorbehalten war. Try to count, you just mess up your mind. Ich hatte meinen Vorrat jahrelang in der Lampe meiner Velo Solex gestasht. Wenn ich tagsüber die Hauptstraße rauf und runter fuhr und mein Licht brannte, wussten ein paar Dutzend Leute, er ist bestückt. Als Dealer waren die Neckarwiese, das Café Melanie, die Stufen der Heiliggeistkirche, das Pop-Restaurant und die untere Straße mein Revier. Werner Pieper in seinem Buch Heidelberg zur Kulturgeschichte der Genussmittel und psychoaktiven Drogen einer berauschten Stadt. Werner Pieper nennt sich Medienabenteurer und ist seit 1971 unter dem Namen The Grüne Kraft als Schreiber, Veranstalter und Verleger tätig. 1971 gründete er die Grüne Hilfe, eine Dealer-Rechtshilfe. Er hat neben diversen Zeitschriften, Kassetten und CDs weit über 300 Bücher verlegt. Timothy Leary nannte ihn einst Germany's most exciting cyber-shamanic psychedelic performing publisher. Mein erstes LSD, was wirklich gewirkt hat, Ich glaube, das war der 20. Juli 1969, der Tag, an dem die Amis zum ersten Mal auf dem Mond landeten, Herr Armstrong. Während er da oben rumkurfte, saß ich mit ein Dutzend Kumpels irgendwo in der Natur am Lagerfeuer und habe diese Substanz genossen. Und am 1. Oktober 1969 wurde ich LSD-Händler und habe dann in den Jahren drauf, ich habe es mal grob überschlagen, zwischen 300 und 350 Trips genommen. Ganz konkret die Situation war am See des Bärenschlösschens in Stuttgart, oberhalb von Stuttgart. Sternklarer Himmel und damals wussten wir noch nicht, was ich heute weiß, nämlich der Mond. Wann geht er auf? Wann ist er voll? Wann ist er? Wie man? Also keine Ahnung, keiner von uns hatte damals irgendeine Ahnung, nur wir wussten, in dieser Nacht werden die Amis zum ersten Mal auf dem Mond landen. Und wir sahen den Mond und waren dann eben irgendwie stoned und irgendwann guckt jemand wieder an den Himmel und der Mond war weg. Und das hat uns länger beschäftigt. Was machen jetzt die Amis? Der Mond ist weg. Warum ist der Mond weg? Und uns war klar, es waren die Russen. Die Russen sind mit der Rakete, haben den Mond abgeschleppt und jetzt sind die Amis und suchen den und finden ihn nicht. Ja, auf solche Ideen kamen wir damals auf LSD. Werner Pieper hat 7 Jahre lang als Dealer, aber auch als hilfreicher Trip-Begleiter von LSD und Haschisch in Heidelberg gelebt. Mit dem Geld finanziert er anfangs seinen Verlag. Eine der obersten Aufgaben eines Dealers von psychoaktiven Substanzen oder geistbewegenden Substanzen, wie man auch immer sie nennen will, um das Wort Droge zu vermeiden, hat man eine soziale Aufgabe. Da hat man Verantwortung für die, die mit den Substanzen nicht klarkommen. Und so fing ich dann irgendwann an, Schriften zu publizieren, wo dann drin stand, was man eben zum Beispiel für Gedankengänge lostriggern kann, wenn man LSD genommen hat. In Werner Piepers Programm finden sich mehr als 50 Veröffentlichungen zum Thema Drogen. Natürlich hat er auch Texte von Albert Hofmann verlegt, zum Beispiel Naturwissenschaft und mystische Welterfahrung. Also ich deale ja eigentlich mit Informationen und da kommen manchmal irgendwelche Informationen, da weiß ich genau, der und der, für die ist das eine Information. Und so ist auch bei Albert gewesen, dass ich ihm dann ab und zu irgendwas geschickt habe, aus vielleicht englischen Wissenschaftspresse oder sowas. Und dann gab es irgendeinen Austausch und dann habe ich ihm gesagt, dass ich eben Verleger bin. Dann hat er mir einen Text gegeben mit dem schönen Titel Eine Volkspredigt. Und ich habe ihm dann gesagt, Albert, also ich verlege das auf jeden Fall. Der Text ist wunderbar, nur wenn ich da Volkspredigt drauf schreibe, von meiner Klientel kauft das keine Sau. Wenn man da jetzt aber, er hatte dann Alternativtitel, so haben wir es, glaube ich, 12.000 Mal unter die Leute gebracht, was für so ein kleines Heftchen erstaunlich ist, weil es da ja eigentlich gar keinen Markt für gibt. Irgendwann trafen wir uns wieder irgendwo und ich sagte, Albert, hier sind, ich glaube, damals 500 Mark Honorar. Und er ganz erstaunt, Honorar? Wieso? Honorar? Ich sage, ich habe doch die Hefte verkauft und 10% kriegst du vom Verkaufspreis. Ja, aber das haben wir doch gar nicht schriftlich abgemacht. Ich sage, ich mache sowas nie schriftlich ab. Weißt du, ich habe viele Jahre unter anderem LSD gehandelt. Da konnte man keine schriftlichen. Da war das genau das Gegenteil. Und es war traumhaft, wenn du nur auf Vertrauen arbeiten kannst. Und wieso sollte ich diese Entwicklung der Menschheitsgeschichte wieder ein Rad zurückdrehen auf Misstrauen? Und das hat er dann akzeptiert und dann hat er auch anstandslos in der Folge Honorare genommen. When the world think our defeat, think that we are gone, we'll still have a place of peace, our love will linger on, linger on. We won't care just what who said, if it's truth or lie, we'll still have our greatest gift, our love won't ever die, love won't ever die, love won't ever die. Theoretisch müsste es möglich sein, einen Ozean in eine Tasse durchaus hineinzukriegen. Ulrich Holbein. Aladdin und andere Orientalen bekommen ja auch einen turmhohen Gin in eine Pocketflasche hinein. und japanische Dichter pflegen einen grenzenlosen Frühling samt aller Kirschblüten in einem einzigen, superkurzen Bonsai-Haiku bequem unterzubringen. Die Aufgabe für alle, die da die Tasse und Untertasse hinhalten und dauernd nur kleckern und in der Pfütze stehen, würde also lauten: Wie kriege ich einerseits ein ordentliches, unchimäres Transzendieren hin, ohne in irgendeiner schwammigen Trance zu versumpfen und ohne zugleich meine stilistische und sprachliche Schablonenhaftigkeit, Espritlosigkeit, Dünnbrettbohrerei, Flachwichserei notgedrungen und peinlich beibehalten zu müssen? Andere haben es doch auch geschafft. Das Unbeschreibliche findet seinen Dichter. Brain to Es ist einfach so, dass die wirklichen Schriftsteller, die nun auch irgendwelche Preise bekommen, die würden nie und nimmer irgendwie zum Besten geben, dass sie ihre Erfahrungen in dem LSD oder irgendwelchen anderen solchen Substanzen verdanken. Weil dadurch, dass das sehr kriminalisiert wurde, war es dann wirklich überhaupt nicht mehr stubenrein, sowas überhaupt erlebt zu haben. Also bei Aldous Huxley und auch bei Jünger, das war noch die Gunst der Stunde, die man nutzen konnte, weil da gab es noch gar keine negativen Bewertungen dazu. Die einzigen, die sich geoutet haben, sind dann viele Schriftsteller im Science-Fiction-Bereich, weil da geht es ja dann auch teilweise explizit darum. Also da ist zum Beispiel natürlich Philip K. Dick und andere ganz deutlich zu nennen. Und es sind meistens Science-Fiction-Autoren im amerikanischen Sprachraum. Diese ganzen amerikanischen Autoren, wie zum Beispiel Philip K. Dick, bei dem kann man es vielleicht noch am ehesten sagen, dass es sowohl aus dem Werk herausscheint, als auch, dass er sich wirklich dazu geoutet hat. Aber bei anderen, bei Ken Kesey war das auch noch der Fall. Aber auch da sind es eigentlich eher die Eingeweihten, die wissen, dass dieses Einer Flug übers Kuckucksnest das Ergebnis von damals noch legalen Erfahrungen mit LSD war. Also das heißt, es wurden zwar diese Erfahrungen gemacht, sie wurden auch literarisch genutzt, aber sie wurden nicht mehr in die Öffentlichkeit hinausgetragen. Man versuchte das wirklich für sich zu behalten. I live in a purple plum mansion in the midst of a strawberry stream, and mellifluous bells ring out softly from a hill of vanilla fudge cream. Einen großen Einfluss hat das LSD auf die Musikszene, vor allem in den USA und in England. Die Musiker entdecken Dichter wie William Blake und Aldous Huxley, Wissenschaftler wie Albert Hofmann und Philosophen der buddhistischen sowie Mystiker verschiedener Traditionen. Es gibt praktisch keine große Rockband, die nicht direkt oder indirekt durch LSD beeinflusst wurde und in einem oder mehreren Songs diese ekstatischen Erlebnisse lobpreist. Die Grateful Dead sind das hervorstechendste Beispiel für die Kombination von Acid und Elektrizität. Sie sind jedoch eher fahrende Spielleute als eine Rockband. Acid dehnt die Länge der Konzerte auf legendäre Ausmaße. Sie spielten 5 Stunden lang und wenn der Veranstalter den Stecker rauszog, bauten sie ihr Equipment irgendwo anders auf und spielten noch einmal 3 Stunden. One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Und die Band Jefferson Airplane begleicht ihre Schulden mit Acid-getränkten Hitparadennummern wie White Rabbit. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you. When she's 10 feet tall. habits, and you know you're going to fall. Tell 'em our hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Dylan untermauert seine Drogenerfahrungen mit Baudelaires Rezept für die Unsterblichkeit. Ein Poet kann sich selbst zum Seher machen, indem er lange an einer gewaltigen und rationalen Verwirrung seiner Sinne arbeitet. Lay Down Your Weary Tune, geschrieben 1964, gilt als Bob Dylans erster Acid-Song und als konzentrierter Versuch, die Andeutung einer ungefilterten Welt zu vermitteln. Lay down your tune, lay down this song you strum, and rest yourself neath the strength of strings. No voice can hope to hum. Während der Dreharbeiten zu Help tritt LSD auch ins Leben der Beatles. Die Drogenerlebnisse der Beatles spiegeln sich wie bei Dylan bald in ihrer Musik wieder. Auf Rubber Soul und Revolver finden sich die ersten Songs, die in diesem Zusammenhang entstanden sind. 1967 wird Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band veröffentlicht. Diese Aufnahmen stimulieren die Acid-Subkultur und erreichen die Massen. Lay down your weary tune, lay down. Die Liste der Bands und der Musiker, die von LSD zu ihrer Musik und den Texten angeturnt wurden, ist endlos. Pink Floyd, Yes, Gong und Hawkwind. In Deutschland Guru Guru, Can, Faust und Amondyl 2. Ein Foto ist bei mir auf dem Schreibtisch seit vielen Jahren Albert Hoffmann. Weil wenn ich ihn sehe, muss ich innerlich immer schmunzeln. Er ist ein Mensch, der in wirklich Würde alt geworden ist. Und das hat man nicht so häufig. Werner Pieper, Germany's most exciting cyber-shamanic psychedelic performing publisher. Er war mal auf irgendeiner Tagung in Holland nachts um 2 in der Soft-Techno-Disco. Und da standen plötzlich lauter Amis um ihn rum und wollten wirklich LSD von ihm kaufen. Und da konnte ich nur sagen, Albert, du wirst ganz dringend gebraucht. Und husch, habe ich ihn irgendwo hin. Er hat dann aber auch noch sanft getanzt zu so einer Musik. Das war ganz lieb in den 80er Jahren. Zu meinem 80. Geburtstag habe ich eine kleine naturphilosophische Schrift veröffentlicht, in der meine Lebenserfahrung zusammengefasst ist. Aus 2 Quellen, den allgemeinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dem persönlichen, mystisch-religiösen Erleben der Natur, erschloss ich mir eine Weltschau, in der die scheinbaren Gegensätze von äußerer, materieller und innerer geistiger Welt, von Natur- und Geisteswissenschaften aufgehoben sind. 2003 erscheint im Nachtschattenverlag Albert Hofmanns Buch Einsichten, Ausblicke. Hier spricht er über das Sender-Empfänger-Modell der Wirklichkeit oder über die Geborgenheit im naturwissenschaftlich-philosophischen Weltbild. Im Kapitel Gedanken und Bilder finden sich Gedichte. Sie sind Ausdruck seiner Naturerfahrungen. Die Herkunft, die Heimat der Blumen, ist auch unsere Herkunft und Heimat. Albert Hofmanns Veröffentlichungen umfassen über 140 wissenschaftliche Arbeiten und zahlreiche Bücher. Sein erfolgreichstes Buch, LSD, mein Sorgenkind, wurde in 11 Sprachen übersetzt. Unsere Welt ist aus Energie und Materie aufgebaut. Und mit solch einer winzigen Spur von äußerlicher Substanz, die unser Inneres so verändert, sind wir an der Grenze von Geist und Materie. Das ist etwas ganz Einmaliges. Und es ist in diesen Pflanzen enthalten, die seit 3000 Jahren als sakrale Drogen verwendet werden und in denen ich dann diese LSD-ähnlichen Verbindungen entdeckt habe. Deshalb gehört LSD in die Gruppe der sakralen Drogen. Bei den Riten um das Soma in Indien und Persien, bei den Mysterien von Eleusis in Griechenland, standen die Substanzen, die man zu sich nahm, in einem heiligen Zusammenhang. Es waren Eingeweihte, die sie verabreichten und den Ablauf der Wirkung beobachteten und kontrollierten. Für Albert Hofmann ist LSD schon lange eine sakrale Droge. LSD ist nahe verwandt mit Mescalin und anderen uralten Kultdrogen, deren Wirkung schon die Indianervölker kannten. Und weil diese Kultdrogen in ein anderes Bewusstsein führten, wurden sie von einem Priester oder einer Priesterin abgegeben. Zuvor musste man fasten und beten. Man musste rein sein und die Substanz in einer rituellen Zeremonie einnehmen. Tat man das nicht, tötete der Pilz oder machte einen wahnsinnig. Return to the source. Return to the source. 1969 erscheint in Berlin das Buch Bewusstseinserweiternde Drogen, eine Aufforderung zur Diskussion, von dem Autor, Komponisten und Regisseur Ronald Steckel. Es ist das erste Buch in Deutschland, das sich kritisch mit dem Thema Drogen auseinandersetzt und Hinweise zu ihrem Gebrauch bietet. Es wird zu einem Klassiker der Hippie- und Drogenkultur. 2001 hat es Werner Pieper neu aufgelegt. Der Autor schreibt im Vorwort: Der unschätzbare und nicht anzweifelbare Wert der psychedelischen Drogen liegt in ihrem Beitrag zur Bewusstseinsforschung. Das mentale Selbst, die vorherrschende Bewusstseinsform unserer Epoche, geprägt von dem, was Gottfried Benn die schizoide Katastrophe nannte, ist durch die Psychedelik vollkommen aus den Angeln gehoben worden. Durch psychedelische Drogen zugängliche Bewusstseinsformen liegen zum großen Teil weit außerhalb des mentalen Bewusstseins. Sie sind auf keinen Fall durch die quasi rituelle Nutzung von Drogen zu erreichen. Um dieses dauerhafte Erreichen aber geht es. Es wird sich nur einstellen, wenn der Einzelne sich zu dem bequemt, was die Sufis Arbeit an sich selbst nennen, ein in unserer Kultur noch weitgehend unbekannter Begriff. Die Interpretation der LSD-Mescalin-Pilzerfahrungen als mystische, religiöse oder spirituelle Erfahrungen lockt auf eine falsche Fährte. Damit meine ich, die psychedelische Drogenerfahrung ist bei entsprechenden Dosierungen eine heftige Ekstase-Erfahrung, so etwas wie ein heiliges Massaker. Es ist eine Überwältigungserfahrung, grandios, furchterregend, ekstatisch oder friedvoll, die für viele schicksalhaften Charakter hat. Man ist nachher ein anderer Mensch oder man fühlt sich zumindest so, für einige Zeit. Aber Intensität ist nicht gleich Wahrheit. Wem es wirklich um den Geist und die Erfahrung des Geistes im eigenen Bewusstsein zu tun ist, meide kategorisch alle Ekstasewege, die zur Preisgabe des vollen Wachbewusstseins führen, und rüste sich für einen langen Weg. Raumlos und zeitlos ist unser innerstes Wesen, aus dem sich Raum und Zeit entfalten. Und der Autor und Bewusstseinsforscher Ralf Metzner betont: LSD ist ein Werkzeug, keine Methode. Man muss lernen, es mit Scharfblick zu betrachten. Unter LSD etwas zu sehen, ist keine Garantie für dessen konzeptionelle oder moralische Gültigkeit. Wir müssen alle beim gleichen Start beginnen und uns die grundlegende Frage stellen: Was ist das Leben? Wo stehen wir darin? Was machen wir zusammen hier auf diesem kleinen Planeten? Die wahre evolutionäre Herausforderung durch die Existenz solcher Chemikalien wie LSD besteht darin, wie man als Mensch letztendlich erlernt, ein voll verantwortliches Wesen zu sein. Dies ist das ekstatische Abenteuer. Das Leben bejahen heißt auch den Tod bejahen, denn beide sind im Sein untrennbar vereint. Durch die Entdeckung psychedelischer Substanzen und besonders des LSD wegen seiner extremen Potenz und mit seinem unmittelbaren Erkennen dessen spiritueller Bedeutung hat Albert Hofmann den abgerissenen Faden der alchemistischen Weisheitstradition des Westens wieder zusammengefügt. Das Schönste und Tiefste, was ein Mensch in seinem Leben erfahren kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Am Schluss kommt der Naturwissenschaft ein Einstein mit der tiefsten Grunde der Naturwissenschaft gestiegen ist, zum Wunder, zum Geheimnis. Das Geheimnisvolle ist das Ende, worauf am Schluss der Naturwissenschaftler kommt. Und er wird automatisch, wird er zum Mystiker. Und wenn er eben nicht in diese Tiefe kommt, an der Oberfläche bleibt, bleibt er ein gewöhnlicher Chemiker, wie alle anderen Menschen. Ist es nicht wunderbar, dass wir nicht wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen? Das Wissen würde das Wunder zerstören. Ich möchte allen wünschen, dass ihnen das Bewusstsein des Wunders der Schöpfung offenbar wird. To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower. To see a world in a grain of sand, in a heaven, in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand. Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. And eternity in an hour. Jedes Ding sucht seinen Dichter. LSD oder Die Beschreibung des Unbeschreiblichen von Ursula Weck. Es sprachen Susanna Fernandes-Genebra, Brigitte Göbel, Norbert Beilharz, Klaus Hämmerle, Josef Tratnik und David Steffen. Ton und Schnitt Wolfgang Rhein und Angela Raymond. Redaktion Walter Filz. Regie Ursula Weck. Produktion Südwestrundfunk 2006.